Hallo und herzlich willkommen bei einer sehr, sehr kurzen Sendung mit dem Nerd. Heute nur so ein bisschen Hausmeisterei und ein ganz kleines bisschen Programmvorschau, weil tatsächlich für viele Themen tatsächlich im Moment keine Zeit ist. Das tut mir sehr leid, dass ich euch heute keine ganze Sendung präsentieren kann. Es geht hier momentan drunter und drüber und das habt ihr vielleicht auch am Programm festgestellt. Das ist momentan auch ein bisschen, oder es wird auf jeden Fall noch ein bisschen, aber das sehen wir dann gleich. Ich bin hier der Nerd, ich bin der Steffen und ich will halt so ein bisschen Hausmeisterei heute machen, weil für mehr tatsächlich irgendwie gerade auch ich keinen Kopf habe. Das ist witzig, ich komme kaum zum Comics lesen, weil mir momentan im Kopf sehr viel rumgeht und da irgendwie nicht so viele Möglichkeiten da sind für mich, mich mit Comics auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass ihr nicht trotzdem darüber informiert werden sollt, wie es hier demnächst weitergeht, was um das Projekt herum alles passiert und so weiter und so fort. Deswegen fange ich einfach mal so ein bisschen an mit den ganzen Ankündigungen, damit wir hier heute auch relativ zügig fertig werden. Gastauftritte hat es gegeben und zwar einerseits in den Top 10 animierten Fernsehserien aller Zeiten beim Selbstgespräch im Zwiegespräch, noch länger geht's glaube ich gar nicht, war ein Gastauftritt, auf den ich mich echt monatelang gefreut habe und dabei rumgekommen sind eben drei sehr unterschiedliche Top 10 animierte Serienlisten. Initiiert hat den Podcast Volker, der Selbstgesprächler, der seinen besten Kumpel Fabst mit eingeladen hat, den ich auch schon seit ein paar Jahren so über Twitter kenne. Und gemeinsam haben wir eben, ich glaube, in knapp 4 Stunden so über unsere Lieblingsszenen, Lieblingsserien geredet und haben eben auch die Twitter-Community mit abstimmen lassen. Und also, wenn ihr dieses Jahr noch einen animierten oder Cartoon oder irgendwas Podcast hören wollt, dann diesen. Ist eine ganz tolle Sendung. Normalerweise höre ich Sendungen nicht nochmal, in denen ich selber zu Gast bin. Vor allem nicht, wenn sie 4 Stunden gehen. Den habe ich nochmal komplett gehört und der ist wirklich grandios. Also da habe ich wirklich sehr viel Spaß dran gehabt. Dann habe ich einen, so zum Aufnahmezeitpunkt gestern, einen weiteren Gastauftritt absolviert. Der wird, ich glaube, zum Veröffentlichungsdatum dieser Sendung, die ihr jetzt gerade hört, noch nicht veröffentlicht sein. Da wir uns aber dieses Jahr in diesem Format nicht mehr hören, muss ich das schon mal vorankündigen. Das soll, glaube ich, jetzt kommendes Wochenende, irgendwann so am 30. oder am 1. oder irgendwie so um den Dreh, ich glaube am 30. tatsächlich kommen. Nämlich war ich zu Gast bei den Klassikern der Filmgeschichte, was so ein Seiten-Spin-Off-Podcast-Projekt von den KulturpessimistInnen ist, von Becky, Christopher und Erik, die das schon eine ganze Zeit lang machen. Ich glaube, mittlerweile auch schon in der 2. Staffel. Und da durfte ich endlich auch mal zu Gast sein. Und naja, ich habe da meiner aktuellen Lieblingsmedienart gefrönt und habe da mit denen, also in dem Fall mit Becky und Christopher, gemeinsam über den Anime-Film Akira geredet von 1988. Einer meiner absoluten Lieblings-Animes tatsächlich. Da ist also zumindest so von meinem Eindruck her gestern Abend eine sehr, sehr, sehr, sehr tolle Sendung bei rumgekommen. Auf die könnt ihr euch freuen. Das heißt, wenn ihr das hier hört, kommt die noch. Ich habe sie selber nicht nochmal gehört natürlich, weil sie noch nicht da ist. Habe aber im Gefühl, dass das eine ziemlich coole Aufnahme geworden ist. Und das war unsere gemeinsame Meinung auch am Ende der Sendung, am Ende der Aufnahme, dass wir da alle sehr viel Spaß auch dran hatten. Ja, das sind, glaube ich, so alle meine Gastauftritte, die ich in der letzten Zeit hatte. Sind ja auch schon wieder ein paar. Dann möchte ich zumindest, um noch so ein bisschen Content hier zu liefern, ein bisschen was ist ja doch noch passiert, noch eben meine wenigen, weil auch da habe ich nicht wirklich Zeit gehabt, mich mit auseinanderzusetzen, meine wenigen Nerd-Commendations abfeiern. Die sind dieses Mal sehr Cartoon Network-lastig. Keine Ahnung warum. Und zwar geht's einerseits um How Ed and Eddie Created Cult Icons von James Styler, heißt der junge Mann, glaube ich. Der hat ein relativ ausführliches und sehr spannendes Video gemacht zu Ed and Eddie, eine Serie, mit der ich persönlich nie besonders viel anfangen konnte. Und die hat mich also tatsächlich auch vom Stil und von dieser ganzen Ansprachshaltung immer ein bisschen abgeschreckt. Und ich habe gehofft, dass ich innerhalb dieser Serie, oder innerhalb dieses Videos besser gesagt, verstehe, was an Ed und Eddie jetzt besonders ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, zum Teil ist das so. Also Ed und Eddie hat es für mich tatsächlich auch geschafft, dieses Video hat es für mich tatsächlich ein Stück weit geschafft zu erklären, diese Bedeutung auch dieser Cult Icons, auch wenn ich am Ende des Tages trotzdem kein großer Fan dieser Serie bin. Weiteres Ding, was dieses Jahr, glaube ich, 20-jähriges Jubiläum feiert, auch eine Serie, die Teil meiner Top 10 gewesen ist, nämlich die Powerpuff Girls. Die feiern dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum, 20-jähriges Bestehen. Da habe ich zwei Videos rausgesucht. Einmal von Cartoon Network selber, The Powerpuff Girls, How Powerpuff Girls Celebrate Girl Power. Und da wird einmal so ein bisschen das rausgearbeitet, in diesem kurzen Video, das ist eher so eine Top 10 an lustigen Szenen, hätte ich fast gesagt. Da wird so ein bisschen das rausgearbeitet, was ich in meiner Review beim Selbstgespräche-Podcast so ein bisschen verpasst habe. Nämlich nochmal so ein bisschen diese ganze feministische Seite, die in dieser Serie drin ist, nochmal so ein bisschen rauszuarbeiten. Da bin ich komplett drüber hinweggegangen. Das habe ich gar nicht erwähnt richtig und das fand ich dann nachhaltig doch sehr schade, dass ich darüber so einfach so drüber gebügelt bin und das gar nicht weiter diskutiert habe. Das ist da in dem Video nochmal drin und dann ein weiteres Video, diesmal von Shadow Streak, auch ein Trickfilm, Trickserien-YouTuber, The Legacy of the Powerpuff Girls 20th Anniversary Retrospective, ist ein schwieriges Wort für einen Deutschen auszusprechen, sehr, sehr spannendes Video, geht fast eine halbe Stunde oder circa und danach kennt man, glaube ich, die Powerpuff Girls besser als seine Nachbarn. Schönes Video und ich kann die Serie halt euch wirklich am wärmsten auch ans Herz legen. Schöne Serie. Genau. Und um das auch nochmal anzubringen, denn das wird gleich noch in meiner Nerd-Programmvorschau nochmal wichtig werden. Es wird im Dezember eine Veranstaltung geben namens Defazember. Und da habe ich mir, um in dieser Sendung schon mal so ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, ich erkläre auch gleich nochmal, was der Defazember ist, einen Defa-Animationsfilm rausgesucht, nämlich In My Neighborhood. Und da findet ihr natürlich jetzt auch den Link in eurem Podcatcher oder auch bei YouTube unten drunter oder in den Shownotes natürlich, da sind sie ja auch da. Und das ist eben so ein bisschen meine Sendung mit dem Nerd 5 Tage vor dem offiziellen Beginn des Defazembers, Beitrag zum Defazember. Genau, den könnt ihr euch da angucken, ist sehr, sehr cool gehalten. Und wir kommen nämlich jetzt auch direkt zur Erklärung, was ist der Defazember in der Programmvorschau. Ja, der Dezember ist bei uns pickepacke voll. Ein Grund, warum ihr mich solo im Dezember nicht mehr hören könnt, ist, weil ich im Dezember traditionell so ein bisschen auch immer schon in meine eigene vorgezogene Winterpause gehe, versuche so alles, was wir am Programm für den Dezember haben, schon vorsorglich zu produzieren. Das habe ich dieses Jahr ziemlich komplett auch schon gemacht. Ihr hört am 2.12., nämlich unsere erste Sendung zum diesjährigen ersten Dezember. Der ist eben auch von Becky und Christopher von den KulturpessimistInnen ins Leben gerufen worden und ähnlich wie es im Japanuary ist, wo man Filme aus Japan guckt, oder im Murray May, wo man Filme von Bill Murray im Mai guckt, oder im Followbrewery, wo man Filme seiner Followers guckt im Februar, oder im Mars March, keine Ahnung, haben wir gerade ausgedacht, aber oder der Horror Oktober natürlich ganz berühmt, soll im Dezember vorrangig Filme der deutschen Film AG, so hieß sie, glaube ich, geguckt werden. Das ist das bekannteste Filmstudio, vielleicht auch das einzige, ich weiß es gar nicht, Filmstudio der DDR gewesen, die also wahrscheinlich auch ein paar Filme gemacht haben, die in eurer Kindheit wichtig sind. Das sind sehr viele Märchenfilme, also diese Defa-Märchenfilme sind, glaube ich, die berühmtesten. Aber eben auch sehr viele Kultfilme, die dann aus der DDR hier rübergeschwappt sind. Und Kati, die ihr hier aus dem Programm auch schon kennt, die ist ja gebürtige Thüringerin. Und die hat also gleich einen ganzen Sack an Filmen mitgebracht. Und wir machen 2 Sendungen. Davon hört ihr die erste am 2.12. Da geht's um 2 Filme, nämlich, das kann ich schon mal verraten, einerseits über Moritz in der Litfaßsäule, ein Film, bei dem ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich den in meiner Kindheit gesehen habe oder nicht. Das klären wir auch in der Sendung nicht final. Keine Ahnung, schwierig, um mich rauszukriegen. Und als zweiten Film einen Film, den ich dieses Jahr definitiv das erste Mal gesehen habe, nämlich Die Legende von Paul und Paula, wo einer der ultimativen ultimativen DDR-Kultfilme irgendwie. Dann geht's weiter am 9.12. Das ist die Woche drauf mit der nächsten regulären Sendung Nerd, Nerd, Nerd. Und zwar ist das so ein bisschen unser abschließendes Serien-Cartoon-Jahres-Roundup mit ein bisschen Weihnachten drin. Wir haben das Ganze mal Last-Minute-Wein-Nerds-Menü genannt. Und da wird's unter anderem gehen über die Netflix-Serien Hilda, die wir ja auch schon, ich glaube, in mehreren Podcasts habe ich angekündigt, dass wir jetzt im Dezember über diese Serie reden werden. Das tun wir dann auch tatsächlich in der Dezember-Sendung. Und über She-Ra, da geht es dann auch, die ist gerade auch erst zu Ende geguckt. Wir haben die Tage, glaube ich, zu Ende geguckt und fanden es ganz, ganz wunderbar. Und auch das Thema Puppenkiste wird uns in dieser Sendung nochmal über den Weg laufen, gegebenenfalls auch mit Gast, das muss ich noch rausstellen. Genau, und noch so ein bisschen anderer Kram, vielleicht backen wir nochmal Kekse. Das weiß ich noch nicht, weil die ist tatsächlich noch nicht aufgenommen. Da weiß ich noch nicht, wo uns die Reise hinführt. Am 16.12. gibt's eine weitere Dezember-Sendung, die zweite in diesem Jahr. Da geht's dann mit der Märchenedition weiter. Das ist die Goldene Gans in dem Fall, ein Film, den ich auch durch Katis erste Mal gesehen habe, irgendwann schon vor anderthalb oder zwei Jahren irgendwann mal, wo ich doch relativ gespaltener Meinung bin diesem Film gegenüber und den abso-fucking-luten Märchenfilm-Klassiker aller Zeiten Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und was wir über diese beiden Filme zu sagen haben, hört ihr eben am 16.12. Dann das Weihnachtsprogramm verbringen wir mit Reruns. Also wir werden, ich glaube, wenn ich das richtig im Auge habe, an jedem Weihnachtstag oder um Weihnachten herum tatsächlich Sendungen senden. Ihr kriegt da wirklich jeden Tag was auf die Ohren. Und zwar Wiederholungen. Weitestgehend. Am 23.12. senden wir die Pottwichtel-Sendung, die wir im Jahr 2013 bekommen haben. Die haben wir gekriegt von Kaidu, Lars Engelmann und dem Ben, wo ich den Nachnamen nicht weiß, den 4xB, den Du Medien und den Herrn von Speck. Die kennt ihr vielleicht von Twitter, die machen auch ziemlich, alle so für sich ziemlich coolen Kram. Unter anderem arbeite ich ja mit ein paar von denen auch in der Geschichtenkapsel zusammen. Genau. Und die haben uns im Jahre 2013, weit bevor ich mit der Geschichtenkapsel dabei war und die damit angefangen sind, und ich habe, glaube ich, im gleichen Jahr für Lars Engelmanns, was ganz witzig war, im gleichen Jahr für Lars Engelmanns Jahresendfestkalender was geschrieben gehabt. Der war dann tatsächlich in dieser Wichtel-Sendung von mir. Das fand ich total abgefahren. Und genau, die Sendung wird wiederholt. Die fand ich sehr schön. Am 24.12., das kann ich schon mal verraten, hört ihr nicht auf diesem Podcast-Feed, sondern da müsst ihr den Podcast-Feed von Schläfst du schon im Auge behalten. Eine Sendung, die Schläfst du schon, also Kati zum Wichteln bekommt. Kati nimmt dieses Jahr am Pottwichteln teil. Ich werde aber zusammen mit Kati irgendwo anders zu hören sein. Und haltet da mal die Ohren offen. Die Sendung, die Kati bekommt, hört ihr am 24. aber zumindest auf unserem YouTube-Kanal. Also da könnt ihr reingucken. Kati-Sendungen erscheinen ja auch alle bei uns auf dem YouTube-Kanal im Nerd, Nerd, Nerd, Super Media Network, Extravaganza. Da könnt ihr auf jeden Fall am 24. mal auf unseren YouTube-Kanal gucken. Da heißt Nerd, Nerd, Nerd Podcast. Und da findet ihr dann eben auch die Sendung, die Kati bekommen hat. Und wenn ihr die Ohren richtig gut aufhaltet während des Pottwichtelns, dann hört ihr auch mich irgendwo. Ich weiß inzwischen, wo wir hingehen, ich verrat's aber nicht. Genau. Dann am 25.12. Hört ihr die fünfte Nerd-Nerd-Sendung, die damals im Jahr 2013 unsere Weihnachtssendung gewesen ist. Das war die Gremlins-Sendung, die wir damals gemacht haben. Noch Max und ich tatsächlich. Ist meiner Meinung nach immer noch eine sehr, sehr schöne Sendung, die, ja, also keine Ahnung, ich mag das ja, dass aktuell die ganzen alten Folgen wieder veröffentlicht werden, weil das ist auch für mich eine Zeitreise. Ich höre die zum Teil dann auch nochmal komplett und reg mich dann über mich selber auf, weil ich die ganze Zeit so ein Käse rede. Man kann sich in 5 Jahren doch mit der Meinung noch ein bisschen drehen. Das ist ganz witzig. Ich versuche auch so gut wie möglich irgendwie am Veröffentlichungsrhythmus von damals dran zu bleiben und zu gucken, dass in den Monaten, wo die Folgen damals erschienen sind, die jetzt auch rauskommen, so thematisch. Ich weiß noch nicht, wie das nächstes Jahr wird. Wir haben ja ja nicht immer jeden Monat auch eine Folge gemacht, glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das sehen wir dann, wenn es weitergeht. Bis jetzt passt das tatsächlich noch. Also die Folgen, die alten Folgen, die jetzt rausgekommen sind, sind auch immer in den Monaten erschienen, in denen sie original erschienen sind. Das hat bis jetzt noch immer relativ gut geklappt. Und am 26.12., das ist dann schon der zweite Weihnachtstag, da hört ihr dann unsere Wichtelsendung, die wir im zweiten Jahr 2013 gemacht haben, für einen anderen Podcast. Die wiederhole ich da nochmal. Das war damals für den Podcast Kauderwelsch Avantgarde. Den gibt's inzwischen nicht mehr. Das war damals insofern witzig, weil wir damals noch in Rheine stationiert gewesen sind, relativ nördlich im Münsterland, also noch einmal weit spucken, dann wärst du in Niedersachsen gewesen, das ist eben Rheine, und wir haben einen Münsteraner Podcast gezogen, was so 30, 40 Kilometer von Rheine ist. Das fand ich auch irgendwie witzig. Also Kauderwelsch Avantgarde damals noch in Münster beheimatet, und diese Sendung, die wir damals produziert haben, die kriegt ihr am 26.12. auf die Ohren, alles natürlich im Feed und auf der Seite und auch auf YouTube, wie es ja gehabt ist, und das lade ich da alles rein. Genau, das ist unser Weihnachtsprogramm, ihr müsst das nicht hören, das ist nur ein Angebot, wenn ihr die Folgen nicht hören möchtet, ist das okay. Ich habe nur gedacht, dadurch, dass die Folgen damals alle im Dezember auch erschienen sind, gebe ich euch das einfach komprimiert an Weihnachten um die Ohren und habt ihr noch was Besonderes. Ich find's schön, diese Zeitreise an die Anfangszeit unseres Podcasts zu machen. Das ist jetzt hier die 59. Sendung mit dem Nerd. Ich glaube, wir haben mittlerweile 230 oder 220 oder sowas Podcasts gemacht, mit allen Formaten zusammen. Und das ist die 5. Sendung, die wir jemals produziert haben. Die 5. Das ist ewig her. Ich find sowas spannend. Ich fände es spannend. Wenn ich das irgendwie mein Lieblingspodcast, oder es ist natürlich, das ist mein Lieblingspodcast, den ich hier mache. Ha, das ist ja Quatsch. Natürlich hier. Nein, Quatsch. Am 30.12. gibt's dann aber dennoch nochmal neues Programm. Das ist der letzte Sonntag im Jahr. Eine neue Folge vom König der Podcasts. Da gibt's unseren Jahres- und irgendwie auch so den Halbstaffelabschluss. Nämlich da besprechen wir den Mechagodzilla Zweiteiler. Wie war das denn nochmal? King Kong gegen Godzilla. Also eigentlich Mechagodzilla, aber der Film heißt, glaube ich, King Kong gegen Mechagodzilla. Und dann hast du die Brut des Teufels. King Kong, Konga und Godzilla. Es ist total verworren. Wir klären das hoffentlich in der Sendung selber auf. Da reden Daniel und ich nämlich genau über dieses Thema. Das ist unser Jahr dieses Jahr, und im nächsten Jahr geht's auch munter weiter, das kann ich schon mal ankündigen. Im Januar nehmen wir auch wieder am Japanuary teil, da haben wir schon angefangen zu produzieren und werden das Wochenende über auch noch weiter produzieren und auch die nächsten Wochen noch weiter produzieren. Da wird euch im Januar 8 Kurzfolgen über japanische Filme, nicht nur Animes dieses Mal, präsentieren. Wir euch können, Satzstellung, es war noch nie meine Stärke irgendwie. Keine Ahnung. Genau. Es werden, wie gesagt, nicht nur Animes sein dieses Mal, sondern eine bunte Mischung. Und da werden wir auch mit dem König der Podcasts teilnehmen, mit einer Folge. Das hat sich im letzten Jahr ganz, ganz fruchtbar erwiesen, dass ich zumindest eine Sendung einfach mal so reingeschmissen habe, die eigentlich gar nicht im Januar produziert worden ist. Aber egal. Ist trotzdem mit in die Liste aufgenommen worden. Und Daniel und ich nehmen dieses Jahr tatsächlich richtig, richtig echt mit dem König der Podcasts am Japanuary teil. Also eine der 8 Folgen, die ihr im Januar hören werdet, ist eben auch ein König der Podcasts. Genau. Das genaue Programm entnehmt ihr dann einfach dem beiliegenden Flyer. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Euer Johannes Wolf. Keine Ahnung. Auf Wieder, Nerd.